Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Die Doppelzüngigkeit einer europäischen Großmacht in Bezug auf die Sicherheitsfrage«. Im Kommentar hieß es: Zurzeit verbreitet sich die Nachricht darüber, dass im Deutschen Bundestag die Frage der Aneignung der gemeinsamen nuklearen Abschreckungskraft Europas überprüft wurde und dass man zu dem Schluss kam, dass es juristisch möglich ist. Die polnische Internetzeitschrift Hubrost zitierte am 6. Juli den Bericht eines US-amerikanischen Massenmediums und meldete dabei, der Deutsche Bundestag habe die Sache dazu überprüft, dass sich die europäischen Länder in der Weise des Leihens der Atomwaffen von Frankreich und Großbritannien, Atommächte Europas, durch Zahlung die gemeinsame nukleare Abschreckungskraft aneignen und sei dabei zu dem Schluss gekommen, dass es rechtmäßig und bei Verabschiedung eines betreffenden Gesetzes durchaus möglich sei. Wenn es wahr ist, bedeutet es, dass Deutschland schließlich zu der Erkenntnis gekommen ist, dass die Sicherheit Europas mit seiner eigenen Kraft zu schützen ist und dass die Aneignung der nuklearen Abschreckungskraft die beste Sicherheitsgarantie ist. Der Präsident der EU-Kommission meinte am 9. Juni in einem Vortrag, dass die Verteidigung Europas nicht mehr einem fremden Land zu überlassen sei und äußerte den Willen dazu, die Abhängigkeit von den USA zu senken und die eigene Verteidigungskraft der EU zu verstärken. Und am 7. Juni veröffentlichte die EU-Kommission einen Plan für die Gründung der Stiftung für die Verteidigung Europas. Problematisch ist es hierbei, dass Deutschland, das großes Interesse für seine Sicherheit zeigt, die Unvermeidlichkeit des Atombesitzes und der Verstärkung der Atomstreitkräfte des anderen Landes außer Acht lässt und der TVJK wiederholt Vorwürfe macht. Wenn sich Deutschland für den Frieden und die Sicherheit der Welt interessiert, soll es nicht die nukleare Abschreckungskraft des anderen Landes problematisieren, sondern die USA dazu auffordern, mit der feindseligen Politik und der nuklearen Drohung gegenüber der TVJK aufzuhören.